Abschnitt 6 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko, übersetzt von Rosa Luxemburg. Frühe Kindheit, Vater und Mutter. Mein Vater hatte wohl seine Gründe für den verborgenen Kummer und die Reue, die sein ganzes uns Kindern bekanntes Leben beschatteten. Er war in seinen jungen Jahren ein schöner Mann gewesen und hatte enormen Erfolg bei Frauen gehabt. Den ganzen Überschuss seiner vielleicht über den Durchschnitt hervorragenden jungen Kräfte mag er in allerlei Unternehmungen und Abenteuer dieser Art verzettelt haben, und so trieb er es bis in seine 30er Jahre. Die eigene Lebenserfahrung hatte ihm tiefes Misstrauen gegen weibliche Tugend eingeflößt, und als er zu heiraten beschloss, machte er sich einen eigenartigen Plan zurecht, um seine häusliche Ruhe auf sicheren Grund zu bauen. Im Kreise Rovno des wolhynischen Gouvernements, wo er damals als Kreisrichter amtierte, lebte ein polnischer Schlachtsitz, der sich als Pächter mittlerer adeliger Güter durchschlug. Von diesem Manne war bekannt, dass er eine Zeit lang rechtmäßiger Besitzer und faktischer Gebieter enormer Ländereien war, die dem Grafen W. gehörten. Der alte Graf lag einst auf dem Tod krank, als sein Sohn, der in Polen in der Garde diente, wegen irgendeiner Sache vors Kriegsgericht kam. In der Befürchtung, dass der Sohn aller bürgerlichen Rechte verlustig gehen und die Güter der anderen Linie zufallen würden, ließ der Graf den ihm wohlbekannten Schlachtsitz rufen, nahm ihm ein bestimmtes Versprechen ab und setzte ihn zu seinem Universalerben ein. Darauf starb der alte Graf. Der Junge wurde als gemeiner Soldat nach dem Kaukasus verschickt und der Schlachtsitz trat den rechtmäßigen Besitz der enormen Güter an. Einige Jahre später, als der junge Graf, der sich in Kämpfen mit den eingeborenen Bergbewohnern des Kaukasus durch Tollkühnheit ausgezeichnet hatte, begnadigt und in die Heimat zurückgekehrt war, rief der Schlachtsitz die Nachbarn herbei, legte dem Grafen in ihrer Gegenwart wie ein einfacher Gutsverwalter genaueste Rechnung ab und übergab ihm große Geldsummen, die er in der Zeit seiner Verwaltung aufgespart hatte. Der junge Aristokrat umarmte den Schlachtsitz, nannte ihn seinen Wohltäter und schwur ewige Freundschaft. Sehr bald waren jedoch alle Schwüre vergessen und das Herrchen machte sich irgendwelcher leichtsinnigen und unehrenhaften Übergriffen gegen die Familie seines Wohltäters schuldig. Der Alte ging zu ihm, züchtigte den Junker und verließ dessen Schwelle als Bettler. Hatte er doch die ganze Zeit seiner Gutsverwaltung über nicht gewagt, sich eigenmächtig ein Gehalt zu bestimmen. Der Magnat seinerseits dachte daran, nach dem Streite erst recht nicht. Dies die Familienüberlieferung betreffend den Vater meiner Mutter. Er hatte eine zahlreiche Familie, 4 Töchter und 2 Söhne. Eine von den Töchtern war erst 13 Jahre alt, noch ganz Kind, das kurze Röckchen trug und mit Puppen spielte. Dieses Kind eben traf die Wahl meines Vaters. Mit unbewusstem Egoismus setzte er offenbar in dieser Weise den Plan ins Werk, um seinen zukünftigen häuslichen Herd vor Unbilden zu bewahren. Er wählte in einer Familie, in der Ehrenhaftigkeit als allgemein anerkannte Tradition herrschte, eine Braut, die noch ein Kind war und die er sich unter Umgehung der Periode der mädchenhaften Koketterie selbst zu erziehen gedachte. Der Großvater war gegen diese frühe Heirat, gab aber dem Drängen der Großmutter nach. Formale Hindernisse, die sich aus der Minderjährigkeit der Braut ergaben, würden durch das Zeugnis von 15 Nachbarn beseitigt. Man nahm meiner künftigen Mutter das Spielzeug weg, zog ihr anstatt des kurzen Kleidchens das Brautkleid mit Schleppe an und die Ehe war geschlossen. Es ist stets eine schwierige Sache, das Fazit eines Menschenlebens zu ziehen. Glück und Freude sind derart mit Unglück und Kummer vermischt, dass ich jetzt nicht zu sagen wüsste, ob die Ehe meiner Eltern glücklich oder unglücklich war. Ihre erste Zeit war jedenfalls für meine Mutter recht schwer. Zur Zeit ihrer Verheiratung war sie ein schwächlicher, noch nicht fertig entwickelter, zierlicher Backfisch mit einem schweren, hellblonden Zopf und wundervollen, strahlenden, graublauen Augen. 2 Jahre nach der Hochzeit gebar sie ein Töchterlein, das jedoch schon nach Verlauf einer Woche starb. Neben noch kindlichen Herzen der Mutter ließ dieser Verlust eine tiefe Wunde zurück. Der Vater seinerseits war fürchterlich eifersüchtig und seine Eifersucht äußerte sich ungestüm und brutal. Jeder männliche Blick, der seine junge Gattin streifte, schien ihm unrein und ihr kindliches Lachen über einen Scherz in der Gesellschaft sah er für unverzeihliche Koketterie an. Es ging so weit, dass er, wenn er fortging, seine Frau in der Wohnung einsperrte und das junge Weib, eigentlich noch ein Kind, weinte hinter Schloss und Riegel bittere Tränen vor kindlichem Kummer und tief verletzten Frauenstolz. Im 3. oder 4. Jahre der Ehe hatte mein Vater einmal dienstlich auf dem Lande zu tun, wo er in einer rauchigen Stube übernachtete. Am anderen Morgen trug man ihn bewusstlos hinaus und legte ihn im bloßen Hemd auf den Schnee. Er kam wieder zu sich, war aber zur Hälfte gelähmt. Als man ihn der Mutter zurückbrachte, war er fast völlig unbeweglich, und er blieb, trotz aller ergriffenen Maßnahmen, für sein Leben ein Krüppel. So war das Schicksal meiner Mutter gleich im Anfang an einen Mann gekettet, der mehr als doppelt so alt war wie sie, die sie noch nicht lieben konnte, weil sie ein völliges Kind war, der sie vom ersten Tage an quälte und kränkte und er endlich ein Krüppel wurde. Und doch weiß ich nicht zu sagen, ob sie unglücklich war. Schon zu meiner Zeit wurde einmal aufgrund irgendeiner Denunziation das Verfahren zwecks Ungültigkeitserklärung der Ehe meiner Eltern eingeleitet, und mein Vater war ernstlich in Sorge. In unserem Hause tauchten uns bis dahin unbekannte Gestalten in Uniformen mit Messingknöpfen auf, die der Vater empfing, zu Tisch lud, denen zu Ehren er Abendgesellschaften mit Kartenspiel veranstaltete. Aus dieser Kollektion von Konsistorialbeamten hat sich besonders ein Sekretär meinem Gedächtnis eingeprägt, ein kleines Kerlchen in langem Uniformrock, dessen Falten beinahe am Boden schleiften, mit unsauberem Gesicht, das wie ein rotes Löschblatt mit schwarzen Tintenklecks aussah und in dem 2 kleine funkelnde Äuglein in stetiger Bewegung waren. Dieser Herr hatte die Gepflogenheit, bevor er sich an den Mittagstisch bei uns setzte, im Wohnzimmer herumzuschnüffeln und die darin befindlichen Gegenstände zu betrachten und zu betasten. Ich merkte auch, dass diejenigen Sachen, auf denen seine bestechenden Äuglein mit besonderer Aufmerksamkeit verweilten, bald darauf aus unserer Wohnung zu verschwinden pflegten. So verschwand unter anderem eine Familienkostbarkeit, ein großes Teleskop, durch das uns der Vater oft den Mond zeigte. Wir Kinder jammerten sehr um diesen Verlust, Vater aber sagte mit traurigem Humor, der Herr mit den langen Rockfalten könne so machen, dass er, Vater und Mama nicht mehr miteinander verheiratet wären und dass sie ein Mönch und eine Nonne werden. Da aber unverheiratete Leute und obendrein Mönche keine Kinder haben dürfen, fügte der Vater hinzu, so werdet auch ihr zu existieren aufhören. Wir wussten wohl, dass dies ein Scherz war, dennoch bemächtigte sich unser das Gefühl, dass nunmehr unser ganzes Familiendasein auf rätselhafte Weise von jenem Kerl mit dem Metallknöpfen am Rock und mit dem Gesicht wie ein Tintenklecks abhing. Einmal, als ich zu jener Zeit aus irgendeinem Anlass in das Schlafzimmer meiner Mutter lief, fand ich dort Vater und Mutter, beide mit verweintem Gesichtern beieinander. Der Vater saß vorgebeugt und küsste ihre Hand. Sie aber streichelte zärtlich seinen Kopf und tröstete ihn wie ein Kind. Ich hatte bis dahin zwischen meinen Eltern derartiges nicht gesehen, und mein Knabenherz zuckte in dunkler Ahnung zusammen. Offenbar war jenes Schreckliche, wovor sich Vater so fürchtete, schon losgebrochen. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Gewitter sich glücklich verzogen hatte, und bald verschwanden auch die unheimlichen Konsistorialgestalten aus unserer Wohnung. Mir ist aber jener Augenblick, als ich Vater und Mutter so erschüttert und voller Liebe und Mitleid füreinander sah, unvergesslich geblieben. Offenbar hatten sie sich zu jener Zeit bereits gefunden und waren einander in stiller, aber inniger Liebe zugetan. Der Vater mochte endlich begriffen haben, welches Wesen ihm das Schicksal zufällig, unabhängig von seinen Plänen geschenkt hatte, und seine beleidigende Eifersucht machte ruhigem Vertrauen Platz. Eben dieser Ton gegenseitiger Achtung und Freundschaft zwischen meinen Eltern ist in meinem Gedächtnis mit jener Periode verbunden, in der mir die Welt unveränderlich und unbeweglich schien. Die Tragödie dieser Ehe und der Schicksalsschlag, der meinen Vater niedergestreckt hatte, waren für uns Kinder irgendwo in die graue Vorzeit unserer Familie entrückt. In jene Vorzeit, von der bei uns nicht einmal mehr gesprochen wurde. Auf meinen Vater hatte jedoch all jene Erlebnisse einen düsteren Schatten geworfen. Er war ein Mensch von inniger Religiosität, betrachtete sein Unglück, wie ich glaube, als die gerechte Strafe für seine Jugendsünden. Ja, er argwöhnte, dass seine verfehlte Jugend sich auch an seine Kinder rächen möchte, dass wir unbedingt körperlich schwächlich geraten und dass er selbst es nicht mehr erleben würde, uns zum Kampfe ums Dasein gehörig auszurüsten. Deshalb war es seine größte Sorge, an sich selbst und an uns beständig herumzukurieren. Ein Mensch von fantastischen Einfällen und von unerschütterlichem Glauben an wundertätige Universalmittel ließ er uns nacheinander die wohltätige Wirkung der Pulswärme erproben, der Fontanellen hinter den Ohren, des Lebertrans mit Brot und Salz, des blutreinigen Syrups Mettei, der Morrisonschen Pillen, sogar des Bohnscheidschen Punktierapparats, der durch 1000 kleine Nadelstiche angeblich die Blutzirkulation wunderbar anregte. Dann tauchte bei uns ein Homöopath, Dr. Czerwinski, auf, ein rundes Männlein mit dickem Spazierstock, in Gestalt des Merkurstabs mit einer Schlange. In jener Periode brach mein älterer Bruder, der ein großes Leckermaul war, einmal in Abwesenheit der Eltern in der homöopathischen Hausapotheke ein und schluckte den ganzen väterlichen Vorrat an Arsenpillen. Der Vater kriegte einen heftigen Schreck. Als er aber sah, dass mein Bruder heil und munter blieb, stiegen ihm entwelche Zweifel in Bezug auf die Homöopathie auf. Nach diesem Vorfall verschwanden die tiefsinnigen Werke Hannemanns von Vaters Tische und an ihrer Stelle erschien ein neues Büchlein in schlichtem schwarzem Einband. Auf dem Titelblatt war eine Vignette mit folgendem poetischen Spruch in polnischer Sprache eingebracht. Willst ein hohes Alter du erreichen und Muskeln wie Stahl, so trinke Wasser, bade, steh unter dem kalten Strahl. Zur größeren Überzeugung waren auf der Vignette drei nackte Männer von Achtung gebietenden Leibesumfang abgebildet, von denen der eine unter dem kalten Strahl stand, der andere in der Badewanne saß, der dritte aber mit sichtlichem Behagen aus einem gewaltigen Krug Wasser in seinem Schlund goss. Wir Kinder betrachteten arglos die Vignette. Ihre eigentliche Bedeutung soll uns erst am andern Morgen aufgehen, als der Vater uns aus den Betten holen und in sein Zimmer bringen ließ. Dort stand bereits ein großer Bottich mit kaltem Wasser. In diesem ließ uns der Vater, nachdem er die ganze Prozedur am eigenen Leibe vorgemacht hatte, der Reihe nach steigen, schöpfte dann mit einer Blechkanne Wasser und begoss uns von Kopf bis Fuß mit dem eisigen Nass. Das Verfahren war freilich etwas barbarisch, hat uns aber weiter keinen Schaden zugefügt. Und bald waren wir derartig abgehärtet, dass wir beide, ich und mein jüngerer Bruder, uns jeden Morgen barfuß in bloßem Hemde in einen alten Wagen im Hof retteten, wo wir zitternd vor Kälte, es war nämlich im Herbst und raureif, lag schon in der Frühe, warteten, bis der Vater zum Dienst ging. Die Mutter versprach ihm jedes Mal, die Prozedur des Begießens nach Rückkehr der Flüchtlinge gewissenhaft vorzunehmen. Aber der liebe Gott wird ihr's wohl nachsehen. Manchmal täuschte sie ein Seinvertrauen. Und da wir uns ohnehin bei jeglichem Wetter den ganzen Tag draußen in frischer Luft und völliger Freiheit tummelten, so musste angesichts unserer unveränderlichen, blühenden Äußeren und unserer Unversehrtheit selbst die ängstliche Sorge des Vaters endlich weichen. Dieser heilige Glaube an das Buch und die Wissenschaft war überhaupt ein bemerkenswerter und rührender Zug im Wesen meines Vaters, obwohl er manchmal unerwartete Ergebnisse zeitigte. So hatte der Vater einmal, ich weiß nicht wo, eine Broschüre erstanden, deren Verfasser er versicherte, man könne mit Borax, Salpeter und, ich glaube, Schwefel unter Zusatz von ganz geringen Mengen des üblichen Pferdefutters die Pferde wunderbar aufzüchten. Wir hatten damals ein paar kräftige Wallachen, an denen Vater nun zu experimentieren anfing. Die armen Tiere magerten ab und verfielen zusehends. Vater jedoch war derart von der Unfehlbarkeit seines gelehrten Rezepts eingenommen, dass er nichts merkte und auf die besorgten Fragen der Mutter, ob die Tiere an der Wissenschaft am Ende nicht krepieren würden, bloß antwortete, belehre Kranker den Medikus, die Tiere nehmen zu und du erzählst solchen Unsinn. Nicht wahr, Philipp? Sehen doch zu. Na gewiss doch, haben sie zugenommen, bestätigte der schlaue Kutscher. Des Richters Mähren wurden in der ganzen Stadt durch ihre erschreckende Magerheit berühmt, sowie durch die Gier, womit sie die Koppel und alle Zäune benagten. Der Vater jedoch sah nur die Besserung, bis eines schönen Morgens eines der Tiere ohne jeden ersichtlichen Grund das Zeitliche segnete. Ich sehe noch den Ausdruck schmerzlichen Staunens und der Reue, womit Vater an dem Leichnam des armen Dulders stand. Dem anderen Pferd ließ er sofort Hafer und Heu, diesmal ohne wissenschaftlichen Zusatz, aufschütten, und nach einer Zeit hat er es, glaube ich, verkauft. Übrigens stellte sich später heraus, dass an jenem Fiasko nicht die Wissenschaft allein ihren Teil hatte, sondern auch der Kutscher, der auch das bisschen Hafer und Heu, das für die Pferde bestimmt war, zu vertrinken pflegte und die Tiere auf reinen Borax mit Salpeter setzte. Wie dem sein mochte, das Experiment wurde nicht wieder erneuert. Meinem Vater gingen augenscheinlich irgendwelche früheren Pläne noch lange im Kopfe herum, und er suchte auf jene Weise, aus den eisernen Fesseln der grauen Alltagsroutine zu entkommen. Bald verschaffte er sich ein Fernrohr und astronomische Werke. Bald fing er an, Mathematik zu studieren, bald kam er mit italienischen Büchern beladen nach Hause und besorgte sich Wörterbücher abends, wenn er keine Schriftsätze und Urteile auszufertigen hatte, verwendete er seine Muße zum Lesen und wandelte mitunter in der Wohnung auf und ab, offenbar in tiefes Nachdenken über das Gelesene versunken. Manchmal teilte er seine Gedanken der Mutter mit. Manchmal aber, wenn die Mutter nicht zugegen war, wandte er sich mit rührende Harmlosigkeit an eins von uns Kindern. Ich erinnere mich, wie ich einmal allein mit ihm im Zimmer saß. Er sein Buch weglegte, nachdenklich das Zimmer durchmaß und dann vor mir stehen blieb. Die Philosophen behaupten, dass der Mensch ohne Worte gar nicht denken könne, sagte er. Sobald der Mensch anfängt zu denken, verstehst du, hat er auch schon Worte im Kopf. Was sagst du dazu? Ohne eine Antwort abzuwarten, begann er im Zimmer auf- und abzuwandern, wobei er mit dem Stock aufstieß und das linke Bein leicht nachschleppte, offenbar ganz in die Nachprüfung des psychologischen Problems vertieft. Dann hielt er wieder vor mir und sagte, »Wenn dem so ist, dann kann ein Hund nicht denken, denn er kennt keine Worte.« »Der Star versteht Worte«, antwortete ich mit Überzeugung. »Nun was, das genügt nicht. Ich war damals noch ein ganz kleiner Junge und ging noch nicht einmal in die Schule, aber die harmlose Art, wie der Vater jene Fragen an mich richtete und seine Nachdenklichkeit steckte mich an.« Während er schweigend im Zimmer auf- und abwanderte, saß ich auch still und suchte meinem Denkprozess nachzuspüren. Natürlich kam dabei nichts heraus, aber ich bemühte mich auch später mehr als einmal, jene verschwommenen Gedankenbilder und formlosen Ansätze zur Wortbildung zu packen, die manchmal wie Schatten auf dem Hintergrund des Bewusstseins vorübergleiten, ohne feste Form anzunehmen. Da versprechen die Engländer viel Geld demjenigen, der ein neues Wort erfindet, sagt mein Vater, ein anderes Mal, als wir alle am Mittagstisch saßen. Ein großes Kunststück, das, rief Naseweiß mein älterer Bruder, ich werde gleich eins erfinden. Und er sprudelte, ohne sich lang zu besinnen, irgendein ganz tolles Wort hervor. Wir anderen lachten. Du Schafskopf, sagte der Vater, sichtlich geärgert durch dieses leichtsinnige Verhalten gegenüber der Preisaufgabe der gelehrten Engländer. Wir alle ergriffen jedoch für den Bruder Partei. »Wieso denn Schafskopf, wenn er doch wirklich eines erfunden hat?« »Erfunden? Erfunden? Nun, was bedeutet denn dein Wort?« »Was es bedeutet?« Mein Bruder stutzte einen Moment, setzte aber rasch hinzu. »Gar nichts bedeutet es, aber neu ist es.« »Da haben wir es eben, dass du ein Schafskopf bist. Das Wort soll etwas bedeuten und einen Sinn haben und kein anderes Wort von gleicher Bedeutung darf es geben. Denn so kann freilich manch einer was erfinden. Die Gelehrten sind nicht dümmer als ihr und werden nicht in den Tag hineinreden. Immerhin«, fügt er dann hinzu, »erfinden lässt sich das Wort, denke ich, wohl.« »Einige Philosophen behaupten, es gebe keinen Gott«, sagte er ein anderes Mal bei Tisch. »Ach, Unsinn«, meinte die Mutter, »wozu wiederholst du solches Zeug?« »Belehre Kranke den Medikus«, erwiderte der Vater. »Das sagen nicht bloß dumme Leute, sondern sehr gelehrte Männer.« »Nun, wer hat denn dann die Welt und die Menschheit geschaffen?« »Ein Engländer will wissen, dass der Mensch vom Affen abstammt.« »Na und? Der Affe von wem?« Wir alle, den Vater inbegriffen, mussten lachen. »Das ist freilich eine Verirrung des menschlichen Geistes«, sagte der Vater und fügte dann mit Überzeugung und einiger Feierlichkeit hinzu. »Es gibt freilich einen Gott, Kinder, der alles sieht, alles, und er bestraft schwer die Sünden. Ich weiß nicht, war es bei dieser oder bei einer anderen Gelegenheit, dass er mit besonderem Nachdruck sagte, in der Schrift heißt es, dass die Eltern in ihren Nachkommen bis zum 77. Glied bestraft werden. Das mag schon ungerecht erscheinen, aber vielleicht verstehen wir nicht. Gott ist dennoch barmherzig. Erst jetzt weiß ich, welche Bedeutung für ihn dieser Spruch der Bibel hatte. Er fürchtete, dass wir für seine Sünden zu büßen haben würden. Sein Gewissen bäumte sich gegen diese Ungerechtigkeit auf, während ihn der Glaube zur Demut mahnte und Hoffnung verhieß. In der Konduitenliste meines Vaters steht der Vermerk, dass er seine Erziehung in einem nicht privilegierten Pensionat der Stadt Kishinev genossen hatte. Offenbar lief diese Erziehung ungefähr auf die häusliche hinaus. Doch fast bis an sein Lebensende hatte der Vater geistige Interessen bewahrt und die ersten Vorstellungen, die über den Rahmen der uns damals vertrauten Welt hinausgingen, Vorstellungen von Gott und von einer Wissenschaft, welche die Menschenseele und die Weltordnung zu ergründen sucht, haben wir Kinder von diesem schlichten, halbgebildeten Manne empfangen. So naiv und einfach diese Vorstellungen waren sie dringend, vielleicht gerade infolge ihrer beinahe kindlichen Einfalt, tief in unsere Seelen und blieben dort als erste Keime künftiger Gedanken haften. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Jessica Katharina Müller-Landmark. Hannover, 17.08.2023.